Leben scheint normal. Perle macht's oral und dazu noch anal. Ich lehn zurück, genieß den Tag. Es ist so schön, wenn die Frau bläst wie ein Föhn und dazu lacht. Aber dann kommen die Gedanken wie was Hartes in ihren Arsch kracht. Und dann ihr Arschplatz, Wände voller Blut. Mich ertränkt die Wut, mich bedrängt der Mut, Gas zu geben wie Hitler bei den Juden. Ich such mir neue Nutten und teste mein Schwanzmesser wie Messerblock-Tester. Das Leben hat für mich den höchsten Stellenwert. Gott hält seine schützende Hand über mich, ich bin gut genährt. Dass er mich täglich neue Dinge lehrt und mir ein Dach überm Kopf beschert, lässt mein Herz vor Freude springen. Durch die Vibrationen können Dämonen eindringen. Ich mach mir Gedanken, mein Weltbild gerät in Schwanken. Gottes Gnade hab ich nie kennengelernt, nur seine Pranken schnitten mich auf. Jetzt tick Stoff, pupi mir in die Venen, entsorge Leichen in der Szene, weil es sein muss. Ich bin nicht ich selbst, es ist ein Einfluss. Schizophren war ich noch nie. Schizophrenie gab's für mich nie. Schizophren, das kann doch nicht sein. Schizophrenie ist doch eine Krankheit. Schizophren, Schizophren, Schizophren.